Man hat diese viel zu oft bei denen missverstanden. So wie ihr komm ich von unten abgehoben. Dieser Phönix aus der Gosse wie auf Drogen auf dem Weg nach oben. Ohne Sorge, doppelten Boden, dafür die doppelte Dosis. Die doppelte Dosis. Gemeißelte Weisheiten wie die Botschaft bei Moses führen mich auf diesen Weg, zeigen was zu tun ist. Zeigen wie ich schicke Scheinen durch die Nacht in Richtung Mond. Ich spüre wie es hochkriegt. Keine Zeit, ich muss die City retten. Die Welt, wenn die Reste aus der Szene fegen. Keine Zeit zu battlen. Keine Zeit für dich, keine Zeit für irgendwas. Ich muss los jetzt, es gibt nur Stress. Und für dich nichts Positives wie ein Berliner AIDS-Test. Wie ein Berliner AIDS-Test, wie ein Berliner AIDS-Test. Ohne rechts keine links, ohne links keine rechts. Ohne beides keine Mitte, ohne rechte kommen deine Werte schlecht. Schlecht kommt wieder nur, was du als Recht ansiehst, Kollege. Denn wer Rechte sucht, sucht diese leider meist kaputt. Ohne beides keine Mitte, ohne Rechte kommen deine Werte schlecht. Denn Rechte waren nie vorhanden, außer man hat diese viel zu oft bei denen missverstanden. Ich suche meine Werte auf dem Boden einer Flasche. Hab schon wieder nichts auf Tasche, außer Drogen, die ich packe. Egal was ich noch mache, ich komm raus aus diesem Teufelskreis. Außer wenn es heißt, halt da vorne Tisch steht die Polizei. Na gut, da werde ich abgeführt. Geh paar Jahre hinter Gitter, ziehe weiter meine Fäden und vertick von dort aus Beat. Mein Leben läuft so oft wie Beat. Ich weiß nur, was ich immer schreien werde. Fuck the motherfuck Police. Ich bleib ein G, scheiß auf alle Rechte. Wir haben hier in Bayern keine. Hier in Rosenheim bedeutet Star Wars Sternenkrieg, jeder würde für den Aufstieg selbst die eigene Mom verkaufen. Hauptsache man kommt groß raus. Das ist ihr Ziel, fast als wäre sein Grundprinzip. Wie sonntags in die Kirche gehen, die christliche Union gesehen. Asoziale Statuswesen. Gib den assigen Beamten Rechte über unser Leben. Rechte über unser Leben. Rechte über unser Leben. Ohne links keine rechts, ohne beides keine Mitte, ohne rechte kommen deine Werte schlecht. Schlecht kommt wieder nur, was du als Recht ansiehst, Kollege. Denn wer Rechte sucht, sucht diese leider meist verkürzt. Ohne links keine rechts, ohne beides keine Mitte, ohne rechte kommen deine Werte schlecht. Denn Rechte waren nie vorhanden, außer man hat diese viel zu oft bei denen missverstanden. Ohne rechts keine links, ohne links keine rechts, ohne beides keine Mitte, ohne rechte kommen deine Werte schlecht. Schlecht kommt wieder nur, was du als Recht ansiehst, Kollege. Denn wer Rechte sucht, sucht diese leider meist verkürzt. Ohne rechts keine links, ohne links keine rechts, ohne beides keine Mitte, ohne rechte kommen deine Werte schlecht. Denn Rechte waren nie vorhanden, außer man hat diese viel zu oft bei denen missverstanden.